Waiting for connection. Waiting for connection. Waiting for connection. Waiting for connection. Connection established. Was noch kommt. Ab geht's! Der nächste Spiel.